Endstation von John le Carré. Guten Abend. Hallo. Sind die Plätze hier noch frei oder sitzt dort jemand? Ich sehe niemanden. Auf allen Schildern steht reserviert ab Edinburgh. Ob ich es trotzdem riskieren kann? Tja, die Herrschaften scheinen es ja nicht mehr geschafft zu haben. Die Wagentür war verschlossen, oder? Ich verstehe nicht. Man schließt neuerdings ab, sobald ich eingestiegen bin. Heute offenbar nicht. Doch, heute auch. Immer. Ich hatte keine Probleme, die Tür zu öffnen und einzusteigen. Offenbar nicht. Dann auf Wiedersehen in London. Wie bitte? Lesen Sie nur Ihre Zeitung, bis wir uns in London voneinander verabschieden. Verzeihung, ich wollte nicht unhöflich sein. Wenn Sie sich unterhalten möchten, ich stehe zur Verfügung. Tut mir leid, wenn ich etwas gereizt reagiert habe, aber... Schon gut. Sie kommen mir vor wie der erste Mensch, mit dem ich seit langer Zeit spreche, als wäre ich eine Art Robinson. Und ich glaubte, Sie würden sich gestört fühlen. Im Gegenteil, ungestört, völlig ungestört. Und das seit Wochen. Wer sind Sie? Sehen Sie das nicht an meiner Kleidung? Ich bin Geistlicher, ein englischer Geistlicher. Sie erinnern mich an jemanden, Reverend. Und an wen? Jemand, den ich gut gekannt habe. Wirklich eine verblüffende Ähnlichkeit. Sie kennen ihn nicht, oder? Wie heißt dieser jemand denn? Man hat sie nicht zufällig geschickt? Was soll das nun wieder? Ich meine beordert, beauftragt, gesandt. Glaubt nicht jeder gern, er sei berufen, vielleicht sogar auserwählt? Mein Vater war auch Geistlicher, Baptist. Ein sehr religiöser Mann, ein großer Prediger vor dem Herrn. Sonntags dröhnte das Harmonium und in der Küche roch es nach Aniskuchen. Sie sind von der anglikanischen Kirche, richtig? Ja. Verschiedene Filialen, eine Hauptverwaltung. Sehr hübsch gesagt. Hat die Kirche Sie geschickt, hierher, zu mir? Nein. MI5 auch nicht? Nein. CIA? Nein. Hören Sie mir überhaupt zu? Und ob? In diesem Zug pflegten sich früher interessante Leute zu treffen. Die Strecke von Schottland nach London war ein verlässlicher Ort für zwischenmenschliche Kontakte. Sie sind also häufig auf dieser Strecke unterwegs? Zweimal die Woche. Dienstags hin, Donnerstagnacht zurück. Seit mehr als 15 Jahren. Und warum nehmen Sie nicht den Schlafwagen? Charlie fragte mich das auch. Aber ich mochte die zufälligen Gespräche, die sich hier ergaben. Doch seit Charlie verschwunden ist, hat man mich in Schweigen eingefroren, hat Plätze reserviert für niemanden, die Wagentür abgeschlossen. Man hat mir die Wärme des menschlichen Kontakts entzogen und so zeige ich Entziehungssymptome. Entschuldigung, ich kann Ihnen nur schwer folgen. Man meidet mich wie einen Aussätzigen, nicht einmal der Schaffner findet den Weg zu mir. Deshalb frage ich mich, was ausgerechnet Sie bei mir wollen. Ich bin auf dem Weg nach London. Und das ist alles? Sie scheinen mich irgendwie mit Ihrem Freund Charlie in Verbindung zu bringen. Und das behagt Ihnen nicht. Wie kommen Sie darauf? Was soll das nun wieder? Was? Warum malen Sie ein Spinnennetz auf das beschlagene Fenster? Hier, die Fliege am äußersten Rand. Das bin ich. Und dort, mitten im Zentrum... sitzt die Spinne. Das sind Sie. Das ist geschmacklos. Ich verspüre keineswegs das Bedürfnis, Sie wie eine Fliege zu verspeisen. Na, Sie werden doch wohl noch einen Spaß verstehen. In diesen seltsamen Zeiten weiß man doch nie genau, wen man vor sich hat. Oder wer was mit einem vorhat. Für wen arbeiten Sie? Fangen Sie schon wieder damit an. Das ist nicht persönlich gemeint. Ich habe nichts gegen Sie. Mir geht es nur um die Mächte, die hinter allem stecken. Um das Wirken solcher Mächte zu verstehen, suchen nicht wenige den Beistand der Kirche. War dieser Charlie religiös? Nein. Sind Sie sicher? Er ist als Atheist aufgewachsen, das weiß ich. Nicht ganz einfach in England. Die Religion ist Teil unseres gesellschaftlichen Lebens. Aber Charlie ist ja kein Brite. Und das wissen Sie auch, oder? Eine mir sympathische Erklärung für Ihre Anwesenheit wäre, die britische Eisenbahnverwaltung hat Sie eingeschleust. Wie kommen Sie denn auf sowas? Immerhin habe ich mich bei ihr mehr als einmal beschwert, aufs Schärfste, und sogar schriftlich. Es wäre vorstellbar, dass man mir deshalb eine Art Gesprächspartnerersatz schickt, um meine Beschwerden gegenstandslos zu machen und mich zum Schweigen zu bringen. In einer solchen Funktion habe ich mich allerdings noch nie gesehen. Und für wen arbeiten Sie? Ich bin Wissenschaftler, Computermathematiker, im Staatsdienst. Meine Tätigkeit umfasst heikle Sachen. Etwa für das Verteidigungsministerium? Gut geraten oder gewusst. Arbeiten Sie in Schottland oder auch in London? Sowohl als auch. Schon mal von Glengarry gehört? Die Atomforschungsanlage? Ja. Jetzt verstehe ich, dass Sie mich für jemanden vom MI5 gehalten haben. Beziehungsweise CIA oder was auch immer. Wo die Interessen der nationalen Sicherheit auf dem Spiel stehen, entfalten doch alle diese Dienste höchst bemerkenswerte Aktivitäten. Da bin ich als Diener der Kirche überfragt. Sie geben sich sehr naiv, mein Junge. Von den Jesuiten beispielsweise haben doch alle diese Dienste viel gelernt. Im Übrigen, wer mich bisher an sein Herz drücken wollte, musste bald entdecken, dass ich eine Art Feigenkaktus bin. Wo kaufen Sie solche Schuhe ohne Schnürsenkel? Im Schuhgeschäft. In London? Ja. Sie arbeiten dort? In Hampstead, All Saints Church. Trägt Charlie ebenfalls solche Schuhe? Ja. Außerdem hat er ihr Alter. Das Haar, das Gesicht, wirklich erstaunlich. Waren Sie auf einer Public School? Ja. Eton? Ja. Und dann Universität? Durch die Prüfung gefallen. Übrigens heiße ich Bagley, Paul Bagley. Was haben Sie in Edinburgh gemacht, Paul Bagley? Die Beichte einer beladenen Seele gehört. Jemand, den ich kenne? Ein weiter Weg für eine Beichte. Dafür ist uns kein Weg zu weit. Manchmal denke ich, wozu das alles, wozu bemüht man sich im Leben, dieses oder jenes zu erreichen? Das Gefühl kennt wohl jeder. Ich spreche von Tatsachen, nicht von Gefühlen. Ist es wegen Charlie? Weil er nicht mehr da ist? Dieser Mann stand mir sehr nahe. Wie kann so etwas passieren, dass sich innerhalb von ein paar Wochen ein Mensch in Luft auflöst? Er ist also einfach verschwunden. Wie meine Rosen. Ihre Rosen? Das geschah vor über 4 Wochen, an einem Freitagabend. Ich hatte lange nichts von Charlie gehört und war nervös. Im Ministerium hatte ich auch einen schlechten Tag hinter mir. Dort nennen sie mich Langohr, weil ich so oft melancholisch bin. Langohr? Sie schneiden mich neuerdings bei der Teepause oder enthalten mir meine Geheimakten vor, drehen die Köpfe weg, als ob ich ihnen widerlich wäre. Sie legen mein Telefon still und lassen mich allein am Tisch sitzen, selbst wenn die Kantine übervoll ist. Haben Sie denn für all das einen Anlass gegeben? Natürlich nicht. Haben Sie Ihre Kollegen vielleicht enttäuscht, verärgert? Mal etwas zu grob ausgedrückt. Fast 20 elende Jahre arbeite ich mit den meisten schon zusammen. Oder ist es Ihr Gewissen? Ich meine, vielleicht haben Sie nur das Gefühl, alles richtet sich gegen Sie. Fehler macht natürlich jeder mal. Auf dem Gewissen habe ich höchstens diese elenden Dienstjahre. Lebenszeit verschwendet an eine Bande von abgewirtschafteten Großköpfen. Sie haben sie Ihre Verachtung spüren lassen? Manchmal schon, denke ich. Was war an diesem Freitagabend? Ich lief zu Fuß nach Hause. So lange hatte ich von Charlie nichts gehört, ich war in Sorge. Endlich stehe ich vor meinem Haus in Battersea. Doch ich erkenne es nicht wieder. Wieso? Man hatte es neu angestrichen, grasgrün, andere Vorhänge, außerdem ein neues Gartentor. Ist das wirklich so ungewöhnlich? Mrs. Partridge kommt es so wenig in den Sinn, das Haus neu anstreichen zu lassen, wie mir einen Rolls-Royce zu schenken. Doch völlig erschüttert war ich erst, als ich meine Rosen nicht mehr vorfand. Sie waren das Einzige, was mich dort gehalten hatte. Außer an Charlie lag mir an nichts. Und an diesen Rosen. Auch nicht an Mrs. Partridge? Ich habe nur ein einziges Mal den Fehler gemacht und dieser Frau erlaubt, mit mir zu schlafen. Das werde ich mein Leben lang bereuen. Seitdem nimmt sie sich zu viel heraus. Und sie hat Charlie gehasst. Also Sie standen vor dem Haus? Und ich habe getobt, habe die ganze Straße zusammengeschrien. Die Nachbarn brüllten, Ruhe, Frayne! Als ich die Tür aufschließen wollte, passte mein Schlüssel nicht mehr. Ich klingelte Sturm. Als niemand öffnete, habe ich die Tür aufgebrochen und bin in mein Zimmer. Es war auch weg. Ihr Zimmer? Man hatte alle meine Sachen ins Zimmer gegenüber geräumt. Auf die andere Seite am Ende des Flurs. Alles war zwar an seinem Platz, mit einer Ausnahme. Welcher? Meine Platten mit dem russischen Sprachkurs. Die fehlten. Man hatte die Etiketten vertauscht. Vielleicht war es die Rache von Mrs. Partridge. Wegen Charlie. Sie haben sie doch sicher zur Rede gestellt. Konnte ich nicht. Sie war ja verschwunden. Sie sei an jenem Morgen von einem Krankenwagen abgeholt worden, sagten die Nachbarn. Aber inzwischen haben Sie mit ihr gesprochen. Noch immer weiß keiner, wo sie ist. Sie kann sich doch nicht auch in Luft aufgelöst haben. Was sagt die Polizei? Ich habe ihr Verschwinden 4-mal zu Protokoll gegeben, bei 4 verschiedenen Beamten. Sie ist nicht aufzufinden. Und Charlie ebenfalls nicht? Nein. Haben Sie sich mit Charlie oft hier im Zug getroffen? Meist in London. In Ihrer Gegend übrigens, bei Hampstead. Wir mussten natürlich vorsichtig sein. Bei Hampstead? Wo genau? Meistens in Parks. Zwar auch nicht ideal, aber wo ist es das schon? Zu viele Menschen überall. Übrigens, entweder ist Ihre Kirche sehr großzügig oder Sie persönlich stehen sich finanziell sehr gut. Wie kommen Sie darauf? Ein Geistlicher fährt erste Klasse? Meine Mutter besteht darauf. Wohnen Sie etwa noch bei ihr? Ja. Halten Sie das für vernünftig? Es ist nicht so schlimm, sie ist noch sehr agil. Alte Menschen benötigen Betreuung. Man kann sich dem nicht entziehen. Nein, das kann man nicht. Und was treiben Sie sonst? Musikalische Abende mit Harfe, Zimbel und Laute? Die englische Kirche ist ja wohl immer noch sehr auf die oberen Klassen zugeschnitten. Unfähig und korrupt, aber okay für den, der mitmacht. Jetzt werden Sie zynisch. Sind Sie verheiratet? Nein. Eine Freundin? Nein. Soll das vielleicht heißen, dass Sie... Würden Sie mir dann eher vertrauen? Warum sollte ich überhaupt? Uns trennen Abgründe. Welche? Alter, Erfahrung, Klasse. Gerade diese Unterschiede könnten eine Beichte leichter machen. Eine Beichte? Ich habe die Religion schon vor langer Zeit über Bord gehen lassen. Warum? Sie bringt einen nur dazu, sich wie ein verfaulter Baum vorzukommen, der nie Früchte trägt. Die Besessenheit Ihres Vaters, war das nicht eher der Grund? Er war ein großer Schwindler. Schön demutsvoll die kleinen Händchen gefaltet, mein Sohn, und spricht ein Gebet. Natürlich denkt man lange daran. Man sieht beispielsweise einen Ziegenbock und denkt sofort, aha, der Sündenbock, beladen mit allen Schlechtigkeiten. Der Sündenbock war immer ich. Welche Schlechtigkeiten meinen Sie? Charlie war anders. Er hat mir Freiheit geschenkt. Ein großes Wort. Er hat mich von mir selbst befreit und damit von Heuchelei. Doch wenn ich Ihnen das erklären wollte... Versuchen Sie es ruhig. Ich höre Ihnen gern zu. Nein. Man kann nicht in einer Minute das Leben in vollen Zügen genießen und in der nächsten in die Kirche rennen und beichten. Sie müssen tun, was Sie für richtig halten. Wie Sie auch. Allerdings. Das Leben ist eine Gabe, keine Last. Eine Gabe Gottes. Sie vergessen, dass ich Mathematiker bin. Die Ursprünge des Lebens sind absolut zufällig. Ohne Charlie hätte ich übrigens nie meinen Doktortitel bekommen. Sie haben promoviert? Ich bin der erste Ausländer, dem dieser Titel von der Moskauer Universität verliehen wurde. Das habe ich nicht gewusst. Ich meine, dass so etwas möglich ist. Das hat niemand gewusst. Ich konnte es doch keinem erzählen. Schon wegen Charlie. Dieser Mann war alles für mich. Das werde ich nie verleugnen. Das dürfen Sie auch nicht. Hat Charlie Sie bezahlt? Was ist besser, etwas Unrechtes tun oder nichts tun? Die meisten benutzen Moral doch nur als Ausrede, als Versteck. Ich nicht. Nicht mehr jedenfalls. Schade, dass Charlie sich jetzt nicht dazu äußern kann. Jetzt nicht und nie mehr. Ich habe ihn getötet. Unmöglich. Doch. Falls Sie meine christliche Vergebung möchten... Mein Gott, sind Sie jung. Nicht ganz so direkt. Obwohl, Wahrheit ist nicht gleich Wirklichkeit. Wahrheit ist Zweifel, Angst, ein Schmetterling in der Hand. So ist Wahrheit, ein wenig zu fest zugedrückt und sie ist tot. Das gilt auch für die Treue. Haben Sie Charlie deshalb getötet, weil er die Treue gebrochen hat? Stellen Sie keine Fragen. Wie haben Sie ihn getötet? Ich war seiner nicht wert. Ich habe ihn verraten. An wen? Wenn Sie nicht darüber sprechen möchten, müssen Sie sich selbst erlösen. Machen Sie das schon lange? Was meinen Sie? Na, predigen und das alles. Ich wurde vor knapp einem Jahr ordiniert. Dann haben Sie ja rasant Karriere gemacht. Wieso? Na, gleich so eine Top-Gemeinde wie Hampstead. Und vorher? Beruflich habe ich einiges versucht, doch es klappte nie so richtig. Bis ich zu meiner wirklichen Berufung fand. Verstehe. Ja? Es gibt ein Gedicht von Oscar Wilde. Es erzählt davon, wie ein Mann die Dinge zerstört, die er liebt. Das erinnert mich an mein Schicksal. Schlimm, nicht wahr? Sie könnten mit Charlie verwandt sein. Würde Ihnen das helfen? Ich meine, wenn es so wäre? Dieselbe Art, abwartend zuzuhören, innerlich angespannt. Und wenn Charlie Wodka einschenkte, einfach faszinierend seine Bewegungen. Er stellte unsere beiden Gläser Rand an Rand, kippte die Flasche senkrecht nach unten, so, und schüttete in einem Schwung beide Gläser randvoll. Einiges floss natürlich auf den Tisch, auf das schöne Fournier, und Mrs. Partridge bekam einen Tobsuchtsanfall. Sie vertrug's vor allem nicht, ihn so vertraut mit mir zu sehen. Charlie hat sie aber doch nicht allein deshalb fasziniert, weil er den Wodka so gekonnt eingoss. Er kannte meine Wünsche, meine Ängste, meine ganze seelische Beschaffenheit. Und er spielte auf dieser Klaviatur wie ein Virtuose. Seine Technik ist der ihrer Leute weit überlegen. Schon möglich. Was ist das? Irgendein Streckensignal, vermutlich. Vielleicht müssen wir rangieren. Das musste man auf dieser Strecke noch nie. Sie sagten, Charlie kannte Sie so gut. Woher? Er wusste stets, was ich dachte, bevor ich es selber wusste. Mit ihm zu arbeiten war, wie mit ihm verheiratet zu sein. Übertreiben Sie da jetzt nicht? Nein, man beginnt im Grunde ein neues Leben. Die Kamera, die mir Charlie gab, war für mich wie eine Art Trauring, so etwas wie ein Amulett. Ich trug sie fast immer bei mir. Fantastisches kleines Ding übrigens, Miniaturausgabe. Darf ich sie mal sehen? Wieso? Nein, ich habe sie nicht dabei. Wäre zu riskant, mit ihr zu reisen. Warum mussten Sie Charlie töten, wenn er Ihnen so nahe stand? Wie haben Sie ihn kennengelernt? Alles begann mit diesem Sprachkurs. Ein Sprachkurs? Hin und wieder hörte ich die Moskauer Nachrichten, nur so zum Spaß, um auch mal andere Meinungen zur Weltlage zu hören. Ich wollte schon zum Franzosen weiterdrehen, da hörte ich auf einmal diese mädchenhafte Frauenstimme. Sie bot kostenlos einen Sprachkurs an. Man brauchte nur hinzuschreiben. Was Sie getan haben. Und ich bekam einen Fragebogen zugeschickt. Den Sie ausfüllten und zurücksandten. Sicher haben Sie Angaben über Ihre Arbeit gemacht, auch dass Sie zeitweise in Glengarry tätig sind, nehme ich an. Warum zum Teufel halten wir? Keine Ahnung. Hier haben wir noch nie gehalten. Und wenn wir gar nicht die richtige Strecke fahren? Charlie kam also zu Ihnen und bezog sich auf den ausgefüllten Fragebogen. War es so? Was hat er gesagt, wer er sei? Hatte er die Lehrbücher und die Schallplatten mit? Ja. Und er bewunderte Ihre Rosen. Stimmt. Er ging mit Ihnen nobel essen und in die Oper. Woher wissen Sie das? Sie machten zusammen Spaziergänge. Er gab mir Anleitungen für den Sprachkurs. Und dann? Wie hat er Sie rekrutiert? Wer sind Sie, Paul Bagley? Heißen Sie überhaupt so? Ich bin englischer Geistlicher wie Ihr Vater. Sehen Sie, es geht schon wieder weiter. Mein Vater war nicht wie Sie. Und wenn Sie Charlie nun gar nicht getötet haben, sich das nur einreden? Weil Sie vor sich selbst irgendetwas nicht zugeben wollen? Hören Sie bloß auf mit diesem Psychologen-Unsinn. Vielleicht ist es nur ein Liebesabenteuer zwischen Charlie und Mrs. Partridge. Vielleicht sind die beiden zusammen durchgebrannt. Sie hat ihn gehasst, das habe ich schon gesagt. Hass kann der halbe Weg zur Liebe sein. Verführung kann aus Spannung entstehen. Sie müssen es ja wissen. Wie haben Sie Charlie getötet? Bestimmt durch Fahrlässigkeit. Ein Fehler von mir, der zu seiner Eliminierung führte. Anders kann es nicht gewesen sein. Was für ein Fehler? Was glauben Sie? Eben das quält mich. Immer wieder gehe ich alles durch und frage mich, wo hast du was falsch gemacht? War es ein unvorsichtiges Wort? Habe ich irgendeine Spielregel verletzt? Hat mein Verhalten die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt? Doch es gelingt mir nicht, mir die Schuld zu geben. Und wenn er sie einfach verlassen hat? Unsinn. Könnten Sie sich damit abfinden? Vielleicht hat Charlie Sie getötet. Wie Sie bemerken können, bin ich sehr lebendig. Schlimm, wie schnell man vergisst, was man geliebt hat. Sie haben mir auch meine Katze genommen. Von der habe ich noch gar nicht gesprochen. Charlie haben Sie nicht vergessen. Ich traue Ihnen nicht mehr, Bagley. Sollten Sie aber. Wussten Sie, dass Möwen erst nisten, wenn sie sich einer Schar angeschlossen haben? Sie brauchen deren Schutz. Ohne die anderen fühlen sie sich unwohl. Ich fühle mich mit Ihnen nicht wohl, Bagley. Nicht mehr jedenfalls. Warum bemühen Sie sich so um mich? Warum haben Sie mich ausgesucht? Eine Antwort. Sie sollten die Ihnen dargebotene Hand nicht zurückweisen. Ich verrate Ihnen was, Bagley. Ja? Ich habe Sie zum Narren gehalten. Alles nur erfunden, damit Sie etwas Training für Ihren Beruf bekommen. Das ist der Clown in mir. Ich kann dem nicht widerstehen. Schon in der Schule habe ich viel Theater gespielt. Ich soll also vergessen, was Sie mir erzählt haben. Tut mir leid, alles nur eine Übung. Ich habe Sie nur einen Probelauf für den Ernstfall machen lassen. Ich habe Sie ganz schön dran gekriegt, was? Könnte man so sagen. Ärgerlich? Oder sogar wütend? Nein. Doch, ein wenig schon. Ohnehin ist es ein beträchtlicher Unterschied, ob man einen völlig normalen gesellschaftlichen Kontakt mit einem ausländischen Diplomaten pflegt oder ob man ihm Staatsgeheimnisse verrät und die Nation gefährdet. Dieser Unterschied ist mir sehr wohl geläufig. Ich hatte immer diplomatische Kontakte, auch mit den Russen damals. Daher war es leicht, Sie zu täuschen, Bagley. Ist Ihnen zweifellos gelungen. Doch religiös bin ich wirklich nicht, um das klarzustellen. Als Orthodoxen habe ich Sie nie gesehen. Streng konservativ, das ja, bis in die Fingerspitzen. Denken Sie daran, wenn Sie sich eine Meinung über mich bilden. Zum Beispiel mein Ministerium, eine Büromädchenwirtschaft, junge Mädchen, die sich wegwerfen. Ekelhaft. Nehmen wir nur Elsie. Sie provozierte mich dauernd, war angesetzt auf mich, das weiß ich inzwischen. Los, Elsie, kümmere dich um Langohr, bring ihn auf Tour und zeig's ihm. Was habe ich denen nur getan? Diese Leute sind so, was soll's. Ich möchte von ihnen wissen. Unser Beichtespiel ist vorbei. Fragen Sie sich jetzt ruhig, was Erfindung war und was Realität. Allerdings freut es mich gerade, auf Sie getroffen zu sein. Mir geht es ähnlich. Sollten Sie mal nach Glengarry kommen. Neben dem Haupteingang gibt es ein kleines Café, der sogenannte Elfenbeinturm. Fragen Sie nur nach mir. Alle kennen mich dort. Für die meisten bin ich sowas wie ein komischer Kauz. Ist das alles, was Sie mir zu sagen haben? Bedauere, mein Junge, es war nur ein Spiel. Ich bin leider etwas exzentrisch. Charlie hielt Sie gewiss nicht für einen komischen Kauz. Charlie? Sie wollen mich nicht verstehen, oder? Ihre Angst vor menschlichen Beziehungen entspricht Ihrer Angst vor der Wahrheit. Ich habe nichts mehr zu sagen. Dann hören Sie mir zu. Bedauere leider unmöglich. Zwar mag ich Sie, doch traue ich Ihnen nicht mehr. Beantworten Sie mir nur ein paar Fragen, damit ich lerne. Ich spreche nicht mehr und höre Ihnen auch nicht länger zu, das sagte ich doch schon. War es die Beziehung zu Ihrem Vater, die Sie beenden mussten? Entstand daraus bei Ihnen dieses ständige Schuldgefühl? Hat diese frühe Abhängigkeit Sie für Ihr ganzes Leben abhängig werden lassen? Lassen Sie es gut sein. Ich habe genug, worüber ich nachdenken muss. Was meinen Sie, wird man Spion um der Spionage willen? Wegen des Gefühls der Überlegenheit, des Wissens einer Elite anzugehören? Wegen des kleinen steuerfreien Einkommens? Der Möglichkeit, alte Rechnungen zu begleichen? Oder sind derartige Aktivitäten an bestimmte Leute gebunden? Lassen Sie es mich anders ausdrücken. Gibt die Tatsache, dass Geheimhaltung dafür die Voraussetzung ist, ein Gefühl der Sicherheit? Ich werde jetzt schlafen. Gute Nacht. Sie können sich nicht in den Schlaf flüchten. Sie müssen endlich aufwachen. Reden Sie. Wie hieß noch mal Ihre Gemeinde? Wieso? All Saints in Hampstead. Sie müssen einmal kommen, mich besuchen. Ich glaube, mit meinem Vater war ich mal in All Saints Church. Ein Altartisch mit 4 abgeschnittenen korinthischen Säulen, stimmt's? Sie haben ein gutes Gedächtnis. Das Mittelschiff, eine Deckenkonstruktion aus Ankerbalken, die auf Quergurtbögen mit Gesimsbändern aufliegen. Schönes Maßwerk. Enorm, Sie wissen besser Bescheid als ich. Wurde nicht eine sehr alte und sehr kostbare Madonnenstatue vor einigen Jahren aus dem Pfarrhaus gestohlen? Ich glaube, mich dunkel daran zu erinnern. Ich kann nur staunen. Umso mehr, da ich das alles eben erfunden habe. Hat der Schaffner Ihnen die Tür zu diesem Wagen geöffnet? Oder gab man Ihnen einen 4-Kant-Schlüssel mit? Die 10 Gebote kennen Sie natürlich. Wie bitte? Nennen Sie sie mir. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten? In der richtigen Reihenfolge, bitte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, du sollst nicht Ehe brechen. Lautet nicht das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir? Ja. Wer war Kaiphas? Kaiphas, ein Hohepriester, der... Der was? Der Johannes dem Täufer dem Martyrium überließ. Falsch, Christus. Kaiphas übergab Christus an Pontius Pilatus. Sie lassen mich ja nicht ausreden, ich wollte hinzusetzen... Zeigen Sie mir Ihre Fahrkarte. Nein. Sie haben die Wahl. Also. Was soll das? Stecken Sie die Pistole wieder ein. Ich ernenne mich hiermit zum Ex-Officio-Vertreter der britischen Eisenbahn. Her mit der Fahrkarte samt Brieftasche. Bitte. Aha. Die Fahrkarte ist ausgestellt gegen Dienstausweis. ACR. Warum bezahlt das Innenministerium Ihre Reise? Es gab mir einen geistlichen Auftrag. Jene Beichte, von der Sie sprachen? Ja. Aber sagten Sie nicht, Ihrer Mutter zuliebe würden Sie erster Klasse fahren? Oh, was haben wir denn hier für ein Foto? Nehmen wir diese nackte Dame immer ein wenig heftiger ins Gebet? Und hier? Paul Bagley ist mit amtlichen Aufgaben betraut, die der Geheimhaltung unterliegen. Bei der Ausübung seiner dienstlichen Pflichten ist ihm in jeder Weise Hilfe zu leisten. Gezeichnet G.R. McGee, stellvertretender Unterstaatssekretär. Drehen Sie Ihren Kopf nach links. Nur nach rechts. Das Passfoto stimmt. Den Priesterkragen runter. Darunter tragen wir ein gestreiftes Hemd mit Eton-Krawatte. Nur noch die Brille absetzen. Plötzlich sind wir ein ganz anderer Mensch, was? Arme hoch. Und das hier? Ein Revolver mit leerer Trommel? Die Dienstwaffe meines Vaters, sie gibt mir Selbstvertrauen. Ungeladen? Beschreiben Sie Ihren Auftrag. Sie. Für wen arbeiten Sie? MI5, Inlandseinsatz. Was wissen Sie über mich? Frayne George, geboren 1935 in London, Battersea, einfache Herkunft. Stört mich nicht. Weiter. Im Verteidigungsministerium als Spezialist für Computerprogrammierung und Datenverarbeitung tätig. Vermutete Tätigkeit für den sowjetischen Geheimdienst seit 1976. Unklar, für wen Frayne heute arbeitet. Das wär's in etwa. Lebhafte Fantasie und Ihr konkreter Auftrag. Ich sollte Ihr Verhalten und Ihre Reaktionen studieren. Und? Weiter. Das kann nicht alles sein. Als Geistlicher möglichst eine Beichte aus Ihnen hervorlocken. Es hieß, Sie seien endlich mürbe, reif, sozusagen. Der Rest wäre nur Routine. Ihr Vertrauen gewinnen und Sie zum Sprechen zu bringen. Und dieser McGee hat Sie geschickt? Er leitet die Einsatzabteilung. Ziehen Sie die Notbremse. Was? Los! Sie sind doch beim MI5. Ziehen Sie schon das verdammte Ding. Bringen Sie den Zug zum Stehen und holen Sie sich Unterstützung. Oder soll ich es tun? Nein, bitte nicht. Warum nicht? Ich wäre erledigt. Man würde mich auslachen in London. Sie sind genauso wenig wie ich beim MI5, Sie dreckiger kleiner Lügner. Wer sind Sie? Ein Geistlicher, der nicht weiß, wer Kaiphas ist. Schluss mit dem ganzen Unsinn. Leute vom MI5 geben sich nicht preis. Sie verraten dem Gegner auf keinen Fall ihre Instruktionen. Lächerlich ihr Verhalten. Hätte ich Sie durchs Knopfloch fotografieren sollen? Nein, sich nur besser tarnen. Warum sind Sie nicht gleich als Charlies Kontaktmann aufgetreten? Dann hätte ich Ihnen kein Misstrauen entgegengebracht. Sie haben meinen Dienstausweis und McGees Empfehlungsschreiben. Solche Dinge fälschen die in Moskau doch ohne Probleme, stapelweise, wenn es erforderlich ist. Woher wissen Sie überhaupt, dass Charlie noch für Moskau arbeitet? Sie wollen mich nur testen. Was? Mit Ihrem Gefolge lautet die Parole. Nun geben Sie die Gegenparole. Na los! Ich kenne Sie nicht. Das werden wir gleich sehen. Und wenn Sie mich erschießen, Charlie hat mich nicht geschickt. An dieser Strecke gibt es sehr hübsche Stellen. Gräben, Unterführungen, Rangiergleise, Hecken. Wo möchten Sie am liebsten gefunden werden? Sie jagen mir keine Angst ein. Nein? Wen lassen Sie zurück? Meine Schwester in Hastings und meine Mutter. Aha, von Frauen aufgezogen, spürt man. Hat Ihr Vater sich von der Familie abgesetzt oder ist er unter ein Auto geraten? Als Offizier in Irland gefallen, ein Anschlag der IRA. Für so geschmacklos werden Sie mich ja nicht halten, dass ich auch das erfinde. Ich töte Sie, wie ich Charlie getötet habe. Ich denke, dafür haben Sie keine Pistole benutzt. Hören Sie endlich auf, sich was vorzumachen. Charlie hat sich schon vor Wochen abgesetzt und Sie dürfen jetzt seine Zeche bezahlen. Alles Lüge! Ich habe versagt und ihn so getötet. Weglaufen würde Charlie nie. Niemals. Und das wissen Sie. Wir haben ihn ständig beobachtet. Sind ihm überall hin gefolgt. Bis zuletzt. Ein Täuschungsmanöver von ihm. Sicher ein Double. Charlie beherrscht alle Tricks. Mich hätte er nie sitzen lassen. Ein Taxi brachte ihn und Solomon sein Fahrrad zum Londoner Flughafen. Er mit Solomon weg, unmöglich. Sie irren sich. Tut mir leid, ich dachte, Sie wüssten es. Sonst hätte ich es Ihnen schon dabei gebracht. Hören Sie auf, aus dem Fenster zu starren. Der Nebel deckt sowieso alles zu. Und die Dunkelheit erst recht. Ich habe die Orientierung verloren. Wo sind wir? Ich kenne doch jeden Baum an dieser Strecke. Und nun finde ich mich nicht mehr zurecht. Wo sind wir, Bagley? Etwa eine gute Stunde nach Edinburgh. Die Lichter auf dem Hügel dort habe ich noch nie gesehen. Plötzlich sieht man alles ganz neu, wie nach einem langen Krankenhausaufenthalt. Sicher hatte Charlie alle Hände voll zu tun und konnte mir keine Nachricht mehr zukommen lassen. Packen, letzte Instruktionen, Dokumente vernichten. Sogar der Abfall wandert in den Müllzerkleinerer der Botschaft. Vorbildliche Sicherheitsmaßnahmen. Ja, er wird so sehr beschäftigt gewesen sein. Machen Sie sich nichts vor. Meine Beziehung zu Charlie ist über jeden Verdacht erhaben. Und sollten wir uns erst nach Jahren wiedersehen, nichts hätte sich geändert. Kommen Sie zu sich, Frayn. Er hat keine Nachricht für mich hinterlassen, nicht wahr? Ich habe auf die üblichen Zeichen gewartet, aber da war nichts. Ich meinerseits habe Zeichen gegeben. Sie blieben ohne Antwort. Sie haben ihn bis zum Flughafen verfolgt, sagen Sie. Es war ein Wochenende. Ich hatte Bereitschaft. Neulinge kriegen immer die Wochenenden. Sie sahen Charlie ins Flugzeug steigen. Als wir die Besucherterrassen erreichten, muss er schon drin gewesen sein. Na bitte, er ist untergetaucht. Charlie weiß, wie man's macht. Ein eleganter Trick. Weg ist er. Wie eine Katze. Und Sie standen da und wussten nicht weiter. Seien Sie still. Habe ich recht? So war es doch. Halten Sie den Mund. Was soll denn dieser Ton? Okay, Charlie war der Größte. Mir meilenweit überlegen. Den ganzen Tag kriege ich schon im Büro, wo es Bagley holte ihn. Er hat wieder mal gefuscht. Von Ihnen höre ich's mir nicht auch noch an. Ich bin ein Versager, ich weiß es ja. Aber Bagley, was soll denn das? Es ist doch nicht Ihre Schuld. Sie sind noch jung und haben noch alles vor sich. Ich dagegen bin ein Wrack. Was ist los? Reden Sie. Immer ist alles schiefgegangen. Militärakademie nicht geschafft. Bei der Prüfung für den Kolonialdienst durchgefallen. Kaffeepflanzer in Kenia gescheitert. Und nun ein erfolgloser Agent. McGee hat mich doch nur genommen, weil er meinen Vater gut kannte. Lachen Sie ruhig. Nein, das tue ich nicht. Aber in London werden Sie lachen. Wieder mal echt Bagley wird es im Büro heißen. Eine Pleite nach der anderen. Wer bin ich überhaupt? Sie dagegen erfahren. Kaltblütig. Kein Versager. Es ist nicht Ihre Schuld, Bagley. Man hat Sie ins tiefe Wasser geworfen. Man hätte wissen müssen, dass Sie untergehen. Es genügt eben nicht nur zu fordern, bring uns sein Geständnis. Das will sorgfältig vorbereitet und mühselig erarbeitet sein. Man hätte Ihnen ebenso gut einen Cricketschläger in die Hand drücken und Sie in die englische Nationalmannschaft stecken können. Nein, es bedeutet nicht, dass Sie unbegabt sind für diesen Beruf. Ein Geständnis setzt langes, langes Werben voraus, ausgeklügelte und listige Täuschungen gegründet auf gegenseitige Unentbehrlichkeit und Zuneigung. Sie sollten bei uns Ausbilder werden. Kein schlechter Witz. Ich meine es ernst. Charlie ist nicht wirklich abgehauen. Sie haben mir nur was vorgespielt. Ja. Sie wollten mich damit treffen, mich schwächen. Vielleicht. Seien Sie mit dieser Taktik ja vorsichtig. Sie können schlimmen Schaden anrichten damit. Tut mir leid. Also, Sie sitzen jetzt ohne Ihre Schuld ziemlich in der Tinte. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Schon möglich. Doch was lohnt sich schon im Leben, das nicht Risiken, Enttäuschungen, Qualen und Schmerzen einschließt? Ihr Vater würde Ihnen dasselbe sagen. Seit wann sind Sie beim MI5? Seit fast einem Jahr. Bekamen Sie eine Spezialausbildung? Könnte man so sagen. Und McGee hat Sie mit dieser Sache beauftragt? Ja. Ausgestattet mit einem ungeladenen Revolver, mit kompromittierenden Papieren und der Order, mir, den Sie nie zuvor gesehen haben, ein Geständnis zu entlocken. Korrekt, Paul? Korrekt. Sie sahen jemand anderen abfliegen, nicht Charlie. Und was Solomon betrifft? Nur Charlies Handlanger, ein Idiot. Sie trifft also keine Schuld. Sie haben sich sogar außergewöhnlich gut gehalten angesichts Ihrer Unerfahrenheit und der Fehleinschätzungen Ihrer Vorgesetzten. So viel Unprofessionalität hätte ich dort allerdings nicht vermutet. Hier ist Endstation für Sie, Paul. Machen Sie reinen Tisch. Erzählen Sie mir alles, von Anfang an, Schritt für Schritt, wie Sie Ihren Auftrag erhielten. Die Sache hat ein Ausmaß, dem Sie nicht gewachsen sind, aber ich bringe es wieder in Ordnung. Frayne, Sie sind gut, einfach gut. Spitzenklasse, lautete Charlies Bezeichnung. So gut wie Philby, was würden Sie sagen? Philby, Fax, Pontecorvo und wie Sie alle hießen. Wie lange sind Sie wirklich schon dabei? Sehr lange. Etwa noch bevor es die Unbedenklichkeitsprüfung gab? Vielleicht. Und in der ganzen Zeit haben Sie Informationen gesammelt und weitergegeben? Über militärische Anlagen, strategische Pläne, Produktionsziffern? Und wenn es so wäre? Frayne, Sie sagten, Sie mögen mich. Gilt das noch? Natürlich. Dann vertrauen Sie mir. Weihen Sie mich ein, instruieren Sie mich. Was? Niemand sonst nimmt mich ernst, niemand glaubt an mich. Sie sind meine einzige Hoffnung. Ich kann's jetzt allen zeigen. Helfen Sie mir dabei. Paul! Sie haben Erfolg, Sie haben einen Namen, mit dem man etwas beschwören kann. Sie sind ein Magier gegenüber all diesen Emporkömmlingen. Frayne, gab es in Ihren frühen Jahren nicht auch diese Sehnsucht, zu denen zu gehören, die Macht über andere haben? Macht. Menschen von innen beherrschen, die Peitsche über sie schwingen, sie lenken. Hören Sie auf damit, Paul. Was soll denn das? Sie müssen mein Lehrer werden, so wie Charlie Ihr Lehrer war. Nutzen Sie Ihre Chance. Unsterblichkeit winkt. Keiner von den Großen ist so weit über sich hinausgewachsen. Die Welt wartete immer vergebens auf letzte Enthüllungen. Männer wie Philby oder Abel wurden ihrer Berufung nicht gerecht, weil sie niemanden die Fackel übergaben. Ihre Taten starben mit ihnen, sie verschwanden in der Müllgrube der Geschichte. Wollen Sie etwa auch so enden? Wir beide. Wir könnten mehr erreichen. Hören Sie auf, Ihre Fantasie und Ihr Gefühl gehen mit Ihnen durch. Eine unterschriebene Erklärung von Ihnen. Kein Geständnis. Geständnis schließt ja Schuld ein. Davon kann aber keine Rede sein. In unserer Welt ist Schuld irrelevant. Ein Abstraktum. Ich überreiche McGee Ihre Erklärung. Voller Stolz. 100 Seiten etwa. Sie enthalten alles. Namen, Orte, Codes, Termine, Parolen, Treffpunkte. Kein stammelndes, halbherziges Eingeständnis eines in die Ecke getriebenen, sondern eine Erklärung mit Stil. Auf Charlies Art. Hier steht, was und wie ich es getan habe. Lest es. Und darunter Ihre Unterschrift. In schwungvollen Buchstaben. George Frayne. Frayne, der Meister, der Aufrechte, der sich nicht zum Kriecher machen ließ. Der Liebende, obwohl ihn alle für gefühlsarm hielten. Ich will nicht ins Rampenlicht. Auf keinen Fall. Das war nie meine Art. Keine Sorge. Nur die Insider erfahren es. Profis wie wir. Nein. Bei mir muss alles intim sein. Nur Sie und ich. Nein, was Sie wollen, Paul, ist für mich nicht möglich. Natürlich können Sie es. Mit mir zu arbeiten würde Ihnen gefallen, ich weiß es. Und Charlie? Zum Teufel, denken Sie etwa noch immer an diesen Verräter? Aber wenn er noch hier ist, erzählen Sie mir lieber, wie es zu unserer Begegnung gekommen ist. Gehen Sie noch mal zum Anfang zurück. Der Anfang hieß Rosie Franklin. Ist das eins von McGees Mädchen? Jetzt. Und vorher? Sie ist das Mädchen, das ich in Edinburgh besucht habe. Der Sie die Beichte abgenommen haben? So kann man es auch nennen. Sie hatte Kontakt zu einem Mann, der uns sehr interessierte. Sie haben sie also ausgehorcht? Erst nachdem sie weichgekocht worden war. Gewalt? Um Himmels Willen. Von Charlie müssten Sie wissen, was Weichkochen bedeutet. Das machen alle Dienste. McGee allerdings nennt es Desintegrieren. Er ist sowas wie ein Amateurpsychologe. Drücken Sie sich konkreter aus. Die Objektperson wird aus ihrem Umfeld herausgelöst. Zunehmender Entzug von Bindungen. Die meisten, die sich auf Spionage einlassen, sind doch einseitig fixiert. Nicht unbedingt politisch, aber irgendwas findet sich immer. Frauen, schnelle Autos, Geld. Immer bindet sie etwas ganz Spezielles an die Welt. Nimmt man ihnen das weg, verlieren sie den Boden unter den Füßen. Möglichkeiten, plötzlich Druck auszuüben, gibt es viele. Eine rückwirkende Steuerforderung beispielsweise, Totalschaden bei einem teuren Auto. Können Sie mir folgen? Sprechen Sie weiter. Bei Rosie war es das uneheliche Kind. Ein netter kleiner Junge. Aber ohne ersichtlichen Grund gab es in der Schule plötzlich schlechte Noten und dauernd Klagen über ihn. Man benötigt für sowas Unterstützung vor Ort. Rosie wurde allein mit der Sache nicht fertig und am Ende musste der Kleine die Schule verlassen. Charlie hätte Rosie zwar helfen können, doch er hatte sich ja abgesetzt. Was hat Charlie denn damit zu tun? Rosie war seine Agentin. Nur dadurch kamen wir doch auf sie, George. Habe ich das nicht erwähnt? Wir rollen gegenwärtig Charlies Organisation auf. Da gibt es keine Organisation. Ich war der Einzige. Charlie hatte sonst niemanden, nur mich. Ich war alles für ihn. Nur meinetwegen kam er nach London. Rosie weiß aber sehr viel über sie. Von ihm. Offenbar hat Charlies Art zu entspannen. Danach im Bett. Nein! Zu entspannen von den Schwierigkeiten im Umgang mit einem Psychopathen. Die beiden werden ganz schön über sie gelacht haben. Langohr. Rosie fand ihren Spitznamen herrlich. Sie war übrigens nicht schwer zu knacken. Verstehe. Sie möchten mich verunsichern. Sie versuchen, mir Charlie wegzunehmen. Schade, dass Sie Rosie nicht erlebt haben. Schluss damit! Sie sind keineswegs das Unschuldslamm, für das ich Sie hielt. Ich bekomme ein völlig anderes Bild von Ihnen, wenn ich Sie so sprechen höre. Ich tat nur, was ich für richtig hielt. Bedeutet das für Sie herumintrigieren und das Leben anderer Menschen durcheinander bringen, Ihnen Geständnisse entlocken, ein unschuldiges Kind als Druckmittel zu benutzen? Das sind verdammt dreckige Methoden, mein Lieber. Das gehört zur Routine. Aber ich bin nicht Routine, ich nicht. Ringen Sie sich doch nicht so auf, mein Lieber. Ihr McGee hat nicht nur das Abteil, sondern den ganzen Wagen gebucht, stimmt's? Um mich zu isolieren, nein, er nennt es ja desintegrieren. Er hat mich von der Welt getrennt, von meinen Rosen, von meiner Katze, selbst von Mrs. Partridge. Vergiftet er als nächstes die Vögel in den Bäumen. Seine Theorie besagt... Ich pfeife auf seine Hirngespinste. Charlie hat Frauen gehasst, genau wie ich. Er hat sich über sie lustig gemacht. Alles erfunden mit dieser Rosie und Charlie. Jedenfalls... gemein von einem Vater, sich so zu verhalten. Was? Den eigenen Sohn preiszugeben und aus der Mutter eine Verräterin machen. Wollen Sie damit etwa behaupten? Es ist Charlies Junge. Und solange es ihm in den Kram passte, war er wie verrückt nach dem Kleinen, nannte ihn zum Spaß sogar heimlich Ivan. Doch dann verlor er jedes Interesse. Warum hält der Zug schon wieder? Ich bleibe nicht gern stehen, ich brauche Bewegung. Da sind wir uns sehr ähnlich. Was sind das für Männer da draußen? Vermutlich Streckenarbeiter. So sehen die nicht aus. Da ist doch niemand. Sie tragen Mäntel, lange Mäntel. Das sind Schatten von Hydranten oder Leitungsmasten. Da, hören Sie? Nein, tut mir leid. Tun Sie was, verdammt nochmal, los doch! Nein, Sie haben nicht ein Zehntel, nicht mal ein Zwanzigstel von ihm. Wissen Sie, was Charlie jetzt tun würde? Rosie ficken, würde ich sagen. Und anschließend lachen über den armen Frayne, das Langohr. Der hatte mehr im kleinen Finger als Sie in Ihrer ganzen Jammergestalt. Charlie ist ein Top-Spion. Nicht so ein fünftklassiger Amateuragent des britischen Geheimdienstes. Ich werde auf einer Extra-Ration Zigaretten bestehen. Ich tue, was ich kann. Und auf Farbe. Keine eurer grau getünchten Zellen. Auch diesem Wunsch melde ich weiter. Und ich verlange eine Bibliothek. Jane Austen habe ich um diese Jahreszeit einmal gelesen. Das ist besser als Urlaub. Für meine Katze soll auch gesorgt werden. Dafür verbürge ich mich persönlich. Legen Sie den Priesterkragen wieder um. Mit dem sind Sie mir lieber. Ja, wenn Sie es wünschen. Bitte. Rosie Franklin soll man nicht weiter behelligen. Sie soll sich um ihren Jungen kümmern. Mein Leben gegen das ihre, okay? Soweit meine Forderungen. Sagen Sie das, McGee. Natürlich. Fairness unter Gegnern muss sein, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich denke schon. Ich hatte nie ein Mädchen wie Rosie. Schuld war bestimmt meine verklemmte Jugend. Und nicht zuletzt wohl mein Vater. Solche Rosies kenne ich nur aus Filmen. Da sitzt so ein Mädchen im Morgenrock vor dem Kaminfeuer und blickt in die Flammen. Der junge Mann, mit dem sie zusammen war, erscheint und zieht ihr den Morgenrock einfach von der Schulter. Eine solche Haut zu streicheln, habe ich mir immer gewünscht. Aber ich bin nicht neidisch auf Charlie. Nur gegenüber seinem Sohn hätte er nicht so mies handeln dürfen. Deshalb sehe ich mich gezwungen, mich gegen ihn zu wenden. Das eigene Kind darf man nicht Leuten wie Ihnen und McGee ausliefern. Tut mir leid, Charlie, sehr leid. Ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen, Frayne, im Namen von Mr. McGee. Tun Sie es. Er möchte, dass Sie für uns arbeiten. Ich? Ja. Und die Bedingungen sind entsprechend? Aber ja, selbst die Pensionsansprüche werden übernommen. Zwei Dokumente müssen Sie allerdings unterschreiben. Erstens? Eine Erklärung bezüglich Ihrer Verbindung zu Charlie. Und zweitens? Ein Antrag betreffend Ihrer Mitarbeit bei uns. Ich habe schon alles vorbereitet. Hier. Bitte. Woher wussten Sie, dass ich einwilligen würde? Ihre Anstellung bei uns wird auf den Beginn dieser Reise zurückdatiert. Wollen Sie jetzt unterschreiben? Wie ist dieser McGee? Typ eines ruhigen Pfeifenrauchers? Hier bitte. Mein Kugelschreiber. Danke. Und hier ebenfalls. So. Und noch zwischen dem Bleistift kreuzen. Das ist ein leeres Blatt. Unterschreiben Sie. Danke. Geben Sie mir Ihre Pistole und die Kamera. Sie ist in der Aktentasche. Die nehme ich sowieso an mich. Für den Notfall hatten Sie sicher eine feststehende Vereinbarung mit Charlie. Paris, das Saint-Simon-Hotel. Ich sollte als Peter Appleby absteigen und auf eine Kleinanzeige in der Herald Tribune achten. Gärtner gesucht in Orly, Unterkunft und volle Verpflegung. Ich dachte, das wüssten Sie alles. Was ich Ihnen erzähle, das ist doch nicht neu für Sie. Das dient nur der Kontrolle, ob ich die Wahrheit sage, oder? Er hat sich wirklich abgesetzt? Jeder von uns kennt immer nur einen Teil, nie die ganze Wahrheit. Damit muss man sich abfinden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wenn ich mit McGee rede, werde ich Ihnen die besten Noten geben. Unnötig, er schätzt mich ohnehin. Stimmt wenigstens das mit Ihrem Vater, dass er Offizier war. Wenn der Zug jetzt in Edinburgh einfährt... Wir waren doch schon eine Stunde nach Edinburgh. Wir sind im Kreis gefahren. Wenn nun der Zug hält, kommen einige Männer und nehmen Sie mit. Das bedeutet? Endstation. Für Sie. Und danach? Das entscheidet McGee. Und unser Vertrag? Sie meinen Ihr Geständnis. Hat Charlie in den letzten Jahren überhaupt noch für die Russen gearbeitet? Seit 1991 ist der Kalte Krieg beendet. Ein Profi wie Charlie würden alle Geheimdienste der Welt zu schätzen wissen. Charlie könnte auch schon vor langer Zeit die Seiten gewechselt haben und für uns arbeiten. Was hielten Sie davon? Charlie, ein Doppelagent? Warum nicht? In seinem Land ging alles drunter und drüber. Und er ist ein Topmann, wie Sie zu Recht sagen. Kein Wort, glaube ich Ihnen. Sie wollen nur mein Bild von ihm zerstören. Es ist soweit. Sie müssen aussteigen. Und Sie? Meine Mission ist beendet. Danke, ich habe einiges von Ihnen gelernt. Mach's gut, kleiner Zyniker. Pass auf dich auf. Sonst geht es dir eines Tages wie mir. Endstation von John le Carré. Übersetzung aus dem Englischen Hubert von Bechtholzheim und Marianne de Barde. Hörspielbearbeitung Hans Bräunlich. Paul Begley, Matthias Hase. George Frayn, Dieter Ransbach. Redaktion Thorsten Enders. Regieassistenz Irene Fischer. Ton und Technik Nils Hamann. Regie Irene Schuck. Produktion Deutschlandradio Berlin 1997.